An diesem Abend kamen seine Eltern auf eine Stunde zu Besuch und Vera ließ ein Bündel Broschüren zurück. »Wir werden bis Ende der Woche hierbleiben«, sagte Herb. »Wenn es dir dann immer noch so gut geht, werden wir für eine Weile nach Pownell zurückkehren. Aber wir werden jedes Wochenende wiederkommen.« »Ich möchte bei meinem Jungen bleiben«, sagte Vera laut. »Es ist besser, wenn du das nicht tust, Mom«, sagte Johnny. Die Depressionen hatten etwas nachgelassen, aber er erinnerte sich noch daran, wie schwarz sie gewesen waren. Sollte seine Mutter, wenn er sich in diesem Zustand befand, von Gott und dessen großen Plänen mit ihm anfangen, dann bezweifelte Johnny, ob er hysterisches Gelächter würde unterdrücken können. »Du brauchst mich, John. Du brauchst mich, damit ich dir erklären kann, zunächst einmal muss ich wieder gesund werden«, sagte Johnny. »Wenn ich wieder gehen kann, kannst du mir alles erklären, okay?« Sie gab keine Antwort. Ihr Gesicht zeigte einen beinahe komisch sturen Ausdruck, aber lustig war das gewiss nicht, überhaupt nicht. »Nichts als eine Laune des Schicksals, das ist alles. 5 Minuten früher oder später auf dieser Straße hätten alles verändern können, und jetzt seht uns an, wir sind alle völlig im Arsch. Und sie glaubt, dass es Gottes Plan ist. Na, entweder das oder völlig den Verstand verlieren, nehme ich an.« Um das peinliche Schweigen zu brechen, sagte Johnny, »Nun, wurde Nixon wiedergewählt, Dad? Wer hat gegen ihn kandidiert?« »Er wurde wiedergewählt«, sagte Herb. »Sein Gegenkandidat war McGovern.« »Wer?« »McGovern, George McGovern, Senator von South Dakota.« »Nicht Muskie?« »Nein, aber Nixon ist nicht mehr Präsident, er ist zurückgetreten.« »Was?« »Er war ein Lügner«, sagte Vera mürrisch, »aufgebläht von Stolz, und der Herr hat ihn zu Fall gebracht.« »Nixon zurückgetreten?« Johnny war fassungslos. »Er?« »Er musste es tun, sonst hätten sie ihn rausgeworfen«, sagte Herb. »Sie waren schon bereit, ihn anzuklagen.« Johnny begriff plötzlich, dass sich enorme Umwälzungen in der amerikanischen Politik vollzogen haben mussten, mit ziemlicher Sicherheit als Folge des Vietnamkriegs. Und er hatte sie nicht mitbekommen. Jetzt fühlte er sich erstmals so richtig wie Rip Van Winkle. Wie viele Dinge mochten sich noch verändert haben, er hatte beinahe Angst danach zu fragen. Dann kam ihm ein grauenhafter Gedanke. »Agnew, ist Agnew Präsident?« »Ford«, sagte Vera, »ein guter, ehrlicher Mann.« »Henry Ford ist Präsident der Vereinigten Staaten?« »Nicht Henry«, sagte sie, »Jerry.« Er sah von einem zum anderen und war mehr als halb davon überzeugt, dass dies ein Traum oder ein bizarrer Scherz war. »Agnew ist auch zurückgetreten«, sagte Vera. Sie presste die Lippen zu einem dünnen, blutleeren Strich zusammen. »Er war ein Dieb. Er hat sich in seinem Amt bestechen lassen, behauptet man jedenfalls.« »Er ist nicht wegen dieser Bestechung zurückgetreten«, sagte Herb. »Er ist wegen irgendeines Schlamassels in Maryland zurückgetreten, hat wohl bis zum Hals drin gesteckt, vermute ich. Nixon hat Jerry Ford als Vizepräsidenten nominiert, dann ist Nixon im letzten August zurückgetreten und Ford hat das Amt übernommen. Er hat Nelson Rockefeller als Vizepräsidenten nominiert, so ist das jetzt.« »Einen geschiedenen Mann«, sagte Vera grimmig, »Gott verhüte, dass er jemals Präsident wird.« »Was hat Nixon denn getan?«, fragte Johnny. »Jesus Christus, ich...« Er sah seine Mutter an, die sofort missbilligend die Stirn gerunzelt hatte. »Herrje, ich meine, wenn sie ihn anklagen wollten, du solltest den Namen des Erlösers nicht wegen ein paar verderbten Politikern profan in den Mund nehmen«, sagte Vera. »Es war wegen Watergate.« »Watergate? War das ein Unternehmen in Vietnam?« »Na, das Watergate Hotel in Washington«, sagte Herb. »Ein paar Kubaner sind in die Büroräume der Demokratischen Partei eingebrochen und wurden dabei erwischt. Nixon wusste davon. Er hat versucht, die Sache zu vertuschen.« »Soll das ein Witz sein?«, brachte Johnny schließlich heraus. Es waren diese Tonbänder, sagte Vera, und dieser John Dean, nichts weiter als eine Ratte, die das sinkende Schiff verließ, das glaube ich jedenfalls, eine ganz gewöhnliche Klatsch- und Tratsch-Geschichte. Daddy, kannst du mir das erklären? Ach, ich will es versuchen, sagte Herb, aber ich glaube nicht, dass die ganze Geschichte ans Tageslicht gekommen ist, noch nicht. »Und ich werde dir Bücher bringen. Es wurden schon 1 Million darüber geschrieben, und ich nehme an, es werden noch mal 1 Million werden, bis alles vorbei ist. Kurz vor der Wahl. Im Sommer 1972.« Es war 22.30 Uhr, und seine Eltern waren gegangen. Die Lichter auf der Station waren gelöscht worden. Johnny konnte nicht schlafen. In seinem Kopf tanzte alles herum, ein erschreckendes Durcheinander neuer Informationen. Die Welt hatte sich drastischer verändert, als er es während einer so kurzen Zeitspanne für möglich gehalten hätte. Er hatte das Gefühl, völlig aus dem Tritt gekommen zu sein. Die Benzinpreise waren um nahezu 100% gestiegen, hatte sein Vater ihm erzählt. Zur Zeit des Unfalls hatte man Normalbenzin für 30 oder 32 Cent pro Gallone kaufen können. Jetzt wurden 54 Cent verlangt und manchmal gab es an den Zapfsäulen lange Schlangen. Die gesetzliche Höchstgeschwindigkeit war überall im Land auf 70 Stundenkilometer festgesetzt worden und bei den Fernfahrern war es deswegen beinahe zu einer Revolte gekommen. Aber das alles war noch gar nichts. Vietnam war vorbei. Der Krieg war zu Ende. Das Land war schließlich doch kommunistisch geworden. Herb sagte, das sei alles geschehen, als Johnny Anzeichen gezeigt hatte, aus dem Koma zu erwachen. Nach all den Jahren und all dem Blutvergießen hatten die Erben von Onkel Ho das Land innerhalb von Tagen wie eine Jalousie aufgerollt. Der Präsident der Vereinigten Staaten war in Rot-China gewesen, nicht Ford, aber Nixon. Noch vor seinem Rücktritt, ausgerechnet Nixon, der alte Hexenjäger persönlich. Hätte Johnny das von einem anderen als von seinem eigenen Vater gehört, hätte er es bestimmt nicht geglaubt. Es war alles zu viel, zu beängstigend. Plötzlich wollte er nichts mehr weiter wissen, weil er befürchtete, dass es ihn zum Wahnsinn treiben könnte. Dieser Schreibstift, den Dr. Brown gehabt hatte, dieser Flair, wie viele solcher Dinge gab es sonst noch? Wie viele hunderte solcher Kleinigkeiten, die ihm ununterbrochen eines verdeutlichten? Du hast einen Teil deines Lebens verloren, fast 6%, wenn man der Statistik Glauben schenken durfte. Du bist hinter der Zeit zurück. Du hast zu viel verpasst. John? Die Stimme war leise. Schlafen Sie, John? Er drehte sich um, eine vage Silhouette stand in der Türöffnung, ein kleiner Mann mit runden Schultern. Es war Wysack. »Nein, ich bin noch wach. Das hatte ich gehofft. Darf ich reinkommen?« »Ja, bitte.« Wysack sah heute Nacht älter aus, er setzte sich neben Johnnys Bett. »Ich habe vorhin telefoniert«, sagte er. Ich habe die Auskunft von Carmel, Kalifornien, angerufen. Ich habe mich nach einer Mrs. Johanna Borenz erkundigt. Glauben Sie, dass ich die Nummer bekommen habe? Wenn es keine Geheimnummer ist oder sie kein Telefon hat, sagte Johnny. Sie hat Telefon. Ich bekam die Nummer. Aha, sagte Johnny. Er war interessiert, weil er Wysack mochte, aber das war alles. Er verspürte kein Verlangen danach zu erfahren, ob sich sein Wissen über Johanna Borenz bestätigt hatte, denn er wusste es so sicher, wie er wusste, dass er Rechtshänder war. »Ich habe lange dagesessen und darüber nachgedacht«, sagte Wysack. »Ich hatte Ihnen gesagt, dass meine Mutter tot ist, aber das war lediglich eine Vermutung. Mein Vater starb bei der Verteidigung von Warschau, meine Mutter tauchte einfach nie wieder auf, ja?« Es war logisch anzunehmen, dass auch sie beim Bombardement den Tod gefunden hatte, während der Besetzung. Sie wissen schon, Amnesie. Als Neurologe kann ich Ihnen sagen, dass permanente allgemeine Amnesie sehr, sehr selten ist, wahrscheinlich seltener als echte Schizophrenie. Ich habe noch nie von einem dokumentarisch belegten Fall gelesen, der 35 Jahre gedauert hat. Sie hatte sich schon vor langer Zeit von ihrer Amnesie erholt, sagte Johnny. Ich glaube, sie hat einfach alles verdrängt. Als ihr Erinnerungsvermögen zurückkehrte, war sie bereits wieder verheiratet und Mutter von 2 Kindern, möglicherweise sogar von 3. Erinnerung wurde für sie vielleicht zum Schuldbewusstsein, aber sie träumt von ihnen. Der Junge ist in Sicherheit. Haben Sie sie angerufen? Ja, sagte Wysack. Ich habe die Nummer direkt gewählt. Wissen Sie schon, dass man das jetzt kann? Ja, es ist sehr bequem. Man wählt die 1, dann die Ortskennzahl, dann die Nummer. 11 Ziffern. Und man kann sich mit jedem Ort des Landes in Verbindung setzen. Eine erstaunliche Sache. In gewisser Hinsicht sogar erschreckend. Ein junger Mann ging ans Telefon. Ich habe ihn gefragt, ob Mrs. Borenz zu Hause sei. Ich hörte ihn rufen, »Mom, es ist für dich.« Dann wurde der Hörer hingelegt, auf einen Tisch oder Schreibtisch oder so. Ich stand in Bangor, Maine, nicht mehr als 40 Meilen vom Atlantischen Ozean entfernt, und hörte, wie ein junger Mann den Telefonhörer in einer Stadt am Pazifischen Ozean auf den Tisch legte. Mein Herz, es schlug so wild, dass es mir beinahe Angst machte. Das Warten schien endlos zu dauern. Dann hob sie den Hörer auf und sagte, »Ja, hallo?« »Was haben Sie gesagt? Wie haben Sie es angepackt?« »Ich habe es gar nicht, wie Sie sich ausdrücken, angepackt«, erwiderte Wysack und lächelte schief. »Ich habe den Hörer aufgelegt. Ich hatte Verlangen nach einem starken Drink, aber ich hatte keinen.« »Sind Sie davon überzeugt, dass sie es war?« »Welch eine naive Frage, John. Ich war 1939 9 Jahre alt. Seitdem habe ich die Stimme meiner Mutter nicht mehr gehört. Sie sprach damals nur Polnisch. Ich spreche jetzt nur noch Englisch. Von meiner Muttersprache habe ich sehr viel vergessen, was geradezu schändlich ist. Wie hätte ich da sicher sein können oder nicht?« »Ja, aber sind Sie nun überzeugt?« Wysack rieb sich langsam mit einer Hand über die Stirn. »Ja«, sagte er, »sie war's. Es war meine Mutter.« »Aber Sie konnten nicht mit ihr sprechen?« »Warum hätte ich das tun sollen?«, fragte Wysack beinahe zornig. »Ihr Leben ist ihr Leben, oder? Es ist so, wie Sie gesagt haben, der Junge ist in Sicherheit. Sollte ich eine Frau unnütz aufregen, die endlich ihren Frieden gefunden hat? Sollte ich vielleicht riskieren, ihr inneres Gleichgewicht für immer zu zerstören? Diese Schuldgefühle, die Sie erwähnten, sollte ich sie etwa freisetzen oder auch nur riskieren, es zu tun?« »Ich weiß nicht«, sagte Johnny. »Es waren beunruhigende Fragen, auf die er keine Antworten wusste. Aber er hatte das Gefühl, Wysack wollte etwas darüber sagen, was er getan hätte, indem er die Fragen ausgesprochen hatte, die Fragen, die er nicht beantworten konnte. »Der Junge ist in Sicherheit, die Frau in Carmel ist in Sicherheit, das Land ist zwischen ihnen, lassen wir es dabei bewenden. Aber was ist mit Ihnen, John? Was sollen wir mit Ihnen machen?« »Ich verstehe nicht, was Sie meinen.« »Dann werde ich es Ihnen erklären, ja? Sehen Sie, Dr. Brown ist wütend. Er ist wütend auf mich, wütend auf Sie und wütend auf sich selber, nehme ich an, weil er jetzt etwas halb glaubt, was er sein ganzes Leben lang für ausgesprochenen Humbug gehalten hat. Die Schwester, die alles miterlebt hat, wird niemals Stillschweigen bewahren. Sie wird es noch heute ihrem Mann im Bett erzählen. Und damit mag es beendet sein, aber er könnte es morgen seinem Chef erzählen und bis morgen Abend dürfte wahrscheinlich die Presse Wind davon bekommen haben. Koma-Patient erwacht mit 2. Gesicht.« »Zweites Gesicht?«, sagte Johnny. »Ist es das?« »Ich weiß nicht genau, was es ist. Ist es übersinnlich? Sind Sie jetzt ein Seher? Schöne Begriffe, die nichts beschreiben, gar nichts. Sie haben einer der Schwestern gesagt, dass die Augenoperation an ihrem Jungen erfolgreich sein wird.« »Marie«, murmelte Johnny, er lächelte ein wenig, er mochte Marie. »Und das hat sich bereits im ganzen Krankenhaus herumgesprochen. Haben Sie in die Zukunft gesehen? Ist das das zweite Gesicht? Ich weiß es nicht. Sie haben ein Bild meiner Mutter in die Hände genommen und konnten mir sagen, wo sie heute lebt. Wissen Sie, wo man verschwundene Gegenstände und vermisste Personen finden kann? Ist das das zweite Gesicht? Ich weiß es nicht. Können Sie Gedanken lesen, Gegenstände der stofflichen Welt beeinflussen, durch Handauflegen heilen? Das sind alles Dinge, die von manchen Leuten übersinnlich genannt werden. Alle stehen irgendwie mit dem Begriff zweites Gesicht in Zusammenhang. Es sind Dinge, über die Dr. Brown lacht. Lacht? Nein, er lacht nicht. Er verhöhnt sie. Und Sie nicht? Ich denke an Edgar Cayce und Peter Hurkos. Ich habe versucht, mit Dr. Brown über Hurkos zu reden, und er hat gespottet. Er will nicht darüber reden, er will nichts davon wissen. Johnny sagte nichts. Also, was sollen wir nun mit Ihnen machen? Muss denn etwas gemacht werden? Ich denke schon, sagte Wysack. Er stand auf. Ich überlasse es Ihnen, darüber nachzudenken. Aber wenn Sie schon darüber nachdenken, dann bedenken Sie auch Folgendes. Es gibt Dinge, die man lieber nicht sehen sollte, und manche Dinge bleiben besser verschwunden. Er wünschte Johnny eine gute Nacht und ging leise hinaus. Johnny war jetzt sehr müde, aber der Schlaf stellte sich noch sehr lange nicht ein.